8000 Reichsmark. Bis ich im Jahr 1996, 12 Jahre nach Marions Tod, in München sterbe. 1945, bis jetzt kein Einkommen. Fertig! Es war ganz einfach. Ich musste nur die Quittung zusammenzählen, die du in dem Kasterl aufbewahrt hast. Magst du den Fragebogen gleich unterschreiben? Wolfgang? Wolfgang? Bei Betty. Hörspiel von Jan Decker. Mit Till Kretschmer, Patrick Blank, Thomas Douglas, Dirk Glodde, Silvester von Hößlin, Juliane Lang, Albert Liebl, Sophia Löffler und Sigi Terporten. Im Originalton Asta Scheib, Jörg Döring, Peter Gödel, Annemarie Kunzmann, Werner Fritsch und Wolfgang Köppen im Originalton mit freundlicher Genehmigung der Peter Gödel Filmproduktion. Auszüge aus Bei Betty von Wolfgang Köppen mit freundlicher Genehmigung des Suhrkamp Verlags. Technik Tom Willen, Regie Johannes Meyer, Produktion Schweizer Radio und Fernsehen 2015. Naja. Ja, das machen wir, das ist jetzt... Ne? Und Sie sagen mir dann, ob Sie weiter diesen Plan, also des großen Films, verfolgen und ob Sie weiterhin meine Mitarbeiter wünschen oder Ihnen doch Bedenken gekommen sind. Ich habe ja gar keinen Zweifel gelassen, dass Sie in Bedenken kommen können. Ja, Sie haben ja nun den Autor geschrieben. Ja, ja, ja. Als jemand, auf den man nun sich nicht, ne, ja, zweifellos, so verlassen, ja, kann. Ja. Ne? Ist auch, also da ist ja nun auch wirklich was dran. Ja, ja, ja. Auf dem man sich nicht verlassen kann. Nee, ich meine, auf den man sich nicht verlassen kann. Da habe ich mich jetzt eben versprochen. Auf den man sich nicht verlassen kann. Ja.